20 Jahre war Ahas alt, als er König ward, und 16 Jahre regierte er zu Jerusalem. Er sah jedoch nicht, was Jahwe wohlgefiel, wie sein Anherr David, sondern wandelte auf den Wegen der Könige von Israel, dazu ließ er auch Gussbilder für die Bale anfertigen. Er räucherte im Tale Ben Hinnom, ließ seine Söhne durchs Feuer gehen und ahmte so die Gräuel der Völker nach, welche Jahwe vor den Israeliten ausgetrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Da überlieferte ihn Jahwe, sein Gott, in die Gewalt des Königs der Aramäer, die brachten ihm eine Niederlage bei, nahmen eine große Menge der seinen gefangen und führten sie nach Damaskus. Dazu wurde er auch der Gewalt des Königs von Israel überliefert, und auch dieser brachte ihm eine große Niederlage bei. Und zwar tötete Pekach, der Sohn Remaljas, in Juda 120.000 an einem Tage, lauter tapfere Männer, weil sie von Jahwe, dem Gott ihrer Väter, abgefallen waren. Sichri aber, ein ephraimitischer Held, tötete den Prinzen Masija und den Palastvorsteher Asrikam und Elkana, den zweiten im Range nach dem Könige. Und die Israeliten führten ihren Volksgenossen 200.000 Frauen, Söhne und Töchter hinweg, nahmen ihnen massenhafte Beute ab und brachten die Beute nach Samaria. Es war aber da selbst ein Prophet Jahwes, namens Odet. Der ging hinaus, trat vor das Heer, das heimkam nach Samaria, und sprach zu ihnen, fürwahr, infolge des Zornes Jahwes, des Gottes eurer Väter, auf die Judäa hat er sie in eure Gewalt gegeben, so dass ihr ein Gemetzel unter ihnen anrichten konntet, mit einer Wut, die bis zum Himmel reichte. Und nun gedenkt ihr, diese Judäer und Jerusalemiten zu Sklaven und Sklavinnen für euch zu machen. Aber lasst nicht auch auf euch Verschuldungen gegen Jahwe, euren Gott? So gebt mir nun Gehör und schickt die Gefangenen, die ihr von euren Volksgenossen hinweggeführt habt, wieder zurück, denn der grimmige Zorn Jahwes lastet auf euch. Da traten einige von den Häuptern der Ephraimiten, Asaja, der Sohn Johanans, Berechja, der Sohn Mesillemus, Hiskia, der Sohn Salums, und Amasa, der Sohn Hadleis, den vom Feldzug heimkehrenden entgegen und sprachen zu ihnen, ihr dürft die Gefangenen nicht hierher bringen. Denn ihr habt im Sinn, unsere Sünden und unsere Verschuldung noch zu vermehren, zu der Verschuldung gegen Jahwe hinzu, die bereits auf uns lastet. Denn wir haben große Verschuldung, und grimmiger Zorn lastet auf Israel. Da gaben die Krieger die Gefangenen und die Beute in Gegenwart der Obersten und der ganzen Volksgemeinde frei. Und die Männer, die namentlich dazu bezeichnet waren, gingen daran, sich der Gefangenen anzunehmen, bekleideten alle, die nackt unter ihnen waren, aus der Beute, gaben ihnen Kleider und Schuhe und zu essen und zu trinken, versorgten sie, so viele ihrer zum Gehen zu matt waren, mit Eseln, brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in die Nähe ihrer Volksgenossen und kehrten sodann nach Samaria zurück. Um diese Zeit schickte der König Ahas an die Könige von Assyrien, dass sie ihm helfen sollten. Dazu drangen noch die Edomiter ein, richteten eine Niederlage unter den Judäern an und führten Gefangene hinweg. Die Philister aber fielen in die Städte in der Niederung und im Südlande von Juda ein, eroberten Beth-Semes, Ayalon, Gederoth und Socho mit den zugehörigen Ortschaften, Timna mit den zugehörigen Ortschaften und Gimso mit den zugehörigen Ortschaften und setzten sich da selbst fest. Denn Jahwe demütigte Juda um Ahas, des Königs von Israel, willen, weil er zuchtloses Wesen in Juda angerichtet und sich treulos gegen Jahwe erzeigt hatte. Da rückte Tilgat-Pilneser, der König von Assyrien, wieder ihn an und bedrängte ihn, anstatt ihn zu unterstützen. Denn Ahas plünderte den Tempel Jahwes und den königlichen Palast und die Obersten und gab alles dem Könige von Assyrien, aber ohne dass es ihm etwas geholfen hätte. Doch selbst in der Zeit, wo ihn jener bedrängte, beging er, der König Ahas, neue Treulosigkeiten gegen Jahwe. Er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn besiegt hatten, und sprach, die Götter der Könige von Aram, die haben ihnen beigestanden, ihnen will ich opfern, damit sie mir auch beistehen. Sie dienten ihm aber vielmehr dazu, ihn und ganz Israel zu Falle zu bringen. Und Ahas raffte die Geräte des Tempels Gottes zusammen und zerschlug die Geräte des Tempels Gottes, er schloss die Türen des Tempels Jahwes und errichtete sich in jeder Ecke zu Jerusalem Altäre. Dazu errichtete er in jeder einzelnen Stadt Judas Opferhöhen, um den fremden Göttern zu räuchern, und reizte so Jahwe, den Gott seiner Väter, zum Zorn. Seine übrige Geschichte aber und alle seine Unternehmungen, die früheren und die späteren, finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Juda und Israel. Da legte sich Ahas zu seinen Vätern, und man begrub ihn zu Jerusalem, inmitten der Stadt, denn man brachte ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und sein Sohn Hiskia ward König an seiner Stadt.